J. Ach, guten Tag, Frau Schmitz. Wohnen Sie auch hier in der Schillerstraße? Ja, in dem gelben Haus da. Oh, das große Haus an der Ecke mit den schönen Bäumen. Nein, unser Haus ist nicht so groß. Unten ist eine Bank, im ersten Stock wohne ich und im zweiten Stock wohnt mein Sohn.